Abschnitt 23 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 23. Kapitel: Audienzen. Nikolaus Falk saß auf seinem Kontor am Morgen des Tages vor Weihnachtabend. Er war sich nicht ganz gleich. Die Zeit hatte das blonde Haar auf seinem Scheitel gelichtet und die Leidenschaften hatten kleine Abflüsse im Gesicht gezogen für all die Säure, die aus dem wasserkranken Boden hervorquoll. Er saß über ein schmales Büchlein im Katechismusformat und in dem arbeitete seine Feder, als steche er Muster aus. Es klopfte an die Tür und augenblicklich verschwand das Buch unter der Pultklappe und ein Morgenblatt nahm dessen Stelle ein. Falk war tief in der Lektüre, als seine Frau eintrat. »Setz dich«, sagte Falk. »Nein, dazu habe ich nicht Zeit. Hast du das Morgenblatt gelesen?« »Nein.« »Du bist ja gerade dabei.« »Ich habe eben angefangen.« »Dann hast du wohl die Anzeige von Arvids Gedichten gelesen.« »Ja, das habe ich.« »Nun, er ist ja sehr gelobt worden.« »Das hat er selbst geschrieben.« »Das hast du gestern Abend auch gesagt, als du das Grauhäubchen lasest.« »Was willst du eigentlich?« »Ich habe die Frau Admiralin eben getroffen. Sie dankte für die Einladung und drückte ihre Freude darüber aus, den jungen Dichter zu treffen.« »Hat sie das gesagt?« »Ja, das hat sie getan.« »Hm. Ja, man kann sich ja irren. Ich sage damit nicht, dass ich's getan habe. Du willst wohl wieder Geld haben.« »Wieder? Wann habe ich zuletzt welches bekommen?« »Hier, jetzt geh aber und verlang vor Weihnachten nicht noch einmal etwas. Du weißt, es ist ein hartes Jahr gewesen.« »Nein, das weiß ich allerdings nicht. Alle Menschen sagen, es sei ein gutes Jahr gewesen.« »Für den Landwirt, ja, aber nicht für die Versicherungsgesellschaften. Adieu.« Frau Falk ging und herein trat Fritz Lewin, vorsichtig, als fürchte er einen Hinterhalt. »Was willst du?« grüßte Falk. »Oh, ich wollte im Vorbeigehen nur einmal guten Tag sagen.« »Das ist klug, ich wollte gerade mit dir sprechen.« »Ach nein?« »Du kennst den jungen Levi?« »Ja, gewiss.« »Lies das Papier, laut.« Lewin las laut. »Großartige Schenkung. Mit einer bei unseren Kaufleuten jetzt nicht mehr so ungewöhnlichen Freigebigkeit hat der Großhändler Karl Nikolaus Falk, um den Jahrestag einer glücklichen Ehe zu feiern, der Direktion der Kinderkrippe Bethlehem eine Schenkungsurkunde über 20.000 Kronen überreicht, wovon die eine Hälfte sofort, die andere Hälfte nach dem Tod des edlen Gebers ausgezahlt wird. Das Geschenk ist von umso größerem Wert, als Frau Falk eine der Stifterinnen der menschenfreundlichen Institution ist.« »Taugt das was?« fragte Falk. »Ausgezeichnet. Dafür kriegst du den Wasa-Orden zu Neujahr. Du gehst also zur Direktion, das heißt zu meiner Frau, mit der Schenkungsurkunde und dem Geld. Und dann suchst du den jungen Levi auf. Verstehst du?« »Gewiss.« Falk reichte ihm die Schenkungsurkunde auf Pergament geschrieben und die Summe. »Zähl nach, ob du sie auch richtig bekommen hast«, sagte er. Lewin riss einen Stoß Papiere auf und machte große Augen. Es waren 50 ganze Bogen mit lithografischer Arbeit für viele Kronen in allen möglichen Farben. »Ist das Geld?«, fragte er. »Das sind Wertpapiere«, antwortete Falk. 50 Aktien A200 vom Triton, die ich der Kinderkrippe Bethlehem schenke.« »Aha, der wird jetzt sinken, da die Ratten das Schiff verlassen.« »Das habe ich nicht gesagt«, antwortete Falk mit einem boshaften Lachen. »Wenn aber, dann muss die Kinderkrippe Konkurs anmelden.« »Was geht das mich an? Und dich noch weniger?« »Jetzt zu was anderem. Du musst. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage, du musst.« »Ich weiß, ich weiß. Gerichtsvollzieher, Schuldscheine. Nur weiter, weiter.« »Du musst Arvid zu meinem Diner am dritten Feiertag herschaffen.« »Ebenso gut könnte ich dir 3 Barthaare vom Riesen bringen. Siehst du jetzt, wie gut es war, dass ich ihm damals im Frühjahr nicht deine Zumutung überbrachte? Habe ich nicht gesagt, dass es so kommen werde?« »Hast du das gesagt? Halt deinen Mund zum Teufel und tu, was ich sage.« »Das war die Sache. Wir haben noch eine. Ich habe bei meiner Frau gewisse Symptome der Reue bemerkt. Sie muss ihre Mutter oder eine von den Schwestern getroffen haben. Weihnachten ist eine sentimentale Jahreszeit. Geh zu den Schwiegereltern und heize etwas ein. Das ist kein angenehmer Auftrag. Marsch, der nächste Mann! Levin ging und wurde von Magister Nyström abgelöst, der zu einer Tapetentür im Hintergrund des Zimmers eingelassen wurde. Jetzt verschwand die Morgenzeitung und das lange, schmale Buch kam wieder hervor. Nyström sah traurig verfallen aus. Sein Körper war auf ein Drittel seines Volumens reduziert und seine Kleider waren äußerst dürftig. Er blieb demütig an der Tür stehen, zog eine sehr abgenutzte Brieftasche hervor und wartete ab. »Klar?« fragte Falk und legte den Zeigefinger ins Buch. »Klar«, antwortete Nyström und öffnete die Brieftasche. »Nummer 26, Leutnant Kling. 1500 Kronen. Bezahlt?« »Nicht bezahlt. Wird prolongiert, mit Strafzinsen und Provision. Wird zu Hause aufgesucht.« »Empfängt nie zu Hause. Man droht per Post, ihn in der Kaserne aufzusuchen.« »Nummer 27, Richter Dahlberg. 800 Kronen. Lass sehen. Sohn des Großhändlers, der auf 35.000 geschätzt wird. Wird vorläufig gestundet, wenn er nur die Zinsen bezahlt. Sieh ihm auf die Finger.« »Er bezahlt die Zinsen nie.« »Schreib ihm eine offene Postkarte aufs Gericht.« »Nummer 28, Kapitän Steenborst. 4.000. Da haben wir den Burschen. Nicht bezahlt?« »Nicht bezahlt. Schön. Verhaltungsmaßregel, wird um 12 Uhr auf der Wache aufgesucht. Kleidung, deine nämlich, kompromittierend. Dieser rote Überrock, der gelb in den Nähten ist, du weißt, hilft nicht. Ich habe ihn im bloßen Rock mitten im Winter auf der Wache aufgesucht. Dann gehst du zu den Bürgen. Bei denen bin ich gewesen und sie sagten, ich solle zur Hölle gehen. Es sei nur eine formelle Bürgschaft, sagten sie. Dann suchst du ihn eines Mittwochnachmittags um 1 Uhr in der Direktion des Triton auf. Nimm Andersen mit, dann seid ihr zwei. Das ist bereits geschehen. Na, wie sah die Direktion aus? Fragte Falk und blinzelte mit den Augen. Sie sah geniert aus. Ah, wirklich? Sah sie sehr geniert aus? Ja, das tat sie. Aber er selbst... Er führte uns in den Flur und sagte, er wolle bezahlen, wenn wir nur versprechen, ihn nie mehr dort aufzusuchen. Oho, sitzt dort 2 Stunden in der Woche für 6.000, weil er Stjernbrust heißt. Lass sehen, Sonnabend ist heute. Du bist im Triton pünktlich um 12:30, wenn du mich dort siehst. Was du sicher tun wirst, so nicht eine Miene. Verstehst du? Gut. Neue Gesuche? 35 Stück. Ja, morgen ist Weihnachten. Falk blätterte einen Stoß Schuldscheine durch und dann fuhr ein Lächeln über seine Lippen und ein einzelnes Wort entschlüpfte ihn. Herrgott, ist es so weit mit ihm gekommen? Und der, der für so solide galt. Ja. Es kommen schwere Zeiten. So, der gebraucht Geld. Dann werde ich sein Haus kaufen. Es klopfte an die Tür. Das Pult wurde zugeschlagen, die Papiere und der Katechismus waren wie fortgeblasen, und Nyström ging zur Tapetentür hinaus. Um 12:30 flüsterte Falk ihm nach. Noch ein Wort, hast du das Gedicht fertig? Ja, antwortete es aus der Unterwelt. Gut, halt Levins Schuldschein bereit, dass er der Kanzlei vorgelegt werden kann. Ich werde ihn eines Tages in die Luft sprengen. Er ist falsch, der Teufel. Darauf rückte er das Halstuch zurecht, zog die Manschetten aus den Ärmeln und öffnete die Tür zum Vorzimmer. Sieh da, guten Tag, Herr Lundell, gehorsamster Diener, bitte treten Sie näher. Wie steht's? Ich hatte mich einen Augenblick eingeschlossen. Es war wirklich Lundell, der wie ein Kontorist nach der letzten Mode gekleidet war. Uhrkette, Ring, Handschuhe und Galoschen. Ich störe vielleicht, Herr Großhändler? Nein, keineswegs. Glauben Sie, Herr Lundell, dass wir es bis morgen fertig bekommen können? Muss es notwendig morgen fertig sein? Unbedingt. Die Krippe hat ein Fest, das ich gebe, und meine Frau wird das Porträt öffentlich überreichen, um es im Esssaal aufhängen zu lassen. Dann darf es kein Hindernis geben, antwortete Lundell und holte eine Staffelei mit einer beinahe fertig gemalten Leinwand aus einer kleinen Kammer. Wollen Sie mir einen Augenblick sitzen, Herr Großhändler, so werde ich die letzte Hand anlegen. Gern, gern. Bitte. Falk warf sich auf einen Stuhl, kreuzte die Beine, nahm die Haltung eines Staatsmannes an und setzte eine vornehme Miene auf. Bitte sprechen Sie, Herr Großhändler. Ihr Gesicht ist ja interessant genug, aber je mehr Nuancen des Charakters es ausdrücken kann, desto besser. Falk schmunzelte, und ein Schein von Vergnügen und Wohlbehagen erleuchtete seine rohen Züge. Herr Lundell, Sie speisen am dritten Feiertag bei mir? Ich danke. Da werden Sie die Gesichter höchst verdienter Männer studieren können, die es vielleicht eher verdienen, auf Leinwand fixiert zu werden als meins. Vielleicht werde ich die Ehre haben, Sie zu malen? Ganz sicher, wenn ich ein Wort für Sie einlege. Oh, glauben Sie wirklich? Ganz sicher. Da sehe ich einen neuen Zug. Bitte behalten Sie diese Miene. So vortrefflich. Ich fürchte, wir müssen den ganzen Tag dabei bleiben. Wissen Sie, Herr Großhändler, es sind noch eine ganze Menge Kleinigkeiten zu machen, die man nur unter der Hand entdecken kann. Ihr Gesicht ist so reich an interessanten Zügen. Na dann speisen wir zusammen auswärts und wir wollen fleißig miteinander verkehren, Herr Lundell, damit Sie Gelegenheit haben, mein Gesicht besser zu studieren für eine zweite Auflage, die zu haben immer gut ist. Ich muss wirklich sagen, wenige Menschen haben einen so angenehmen Eindruck auf mich gemacht wie Sie, Herr Lundell. Oh, ich bitte gehorsamst. Und ich muss Ihnen sagen, mein Herr, dass ich scharf sehe und sehr wohl Wahrheit von Schmeichelei unterscheiden kann. Das habe ich sofort gesehen, antwortete Lundell gewissenlos. Mein Beruf hat mich Menschen beurteilen gelehrt. Sie haben einen Blick. Wahrhaftig, nicht ein jeder kann mich beurteilen. Meine Frau zum Beispiel. Das kann man von Frauen auch nicht verlangen. Nein, das meine ich nicht. Aber kann ich Ihnen nicht ein gutes Glas Portwein anbieten? Ich danke, Herr Großhändler, aber mein Grundsatz ist, nie etwas zu trinken, wenn ich arbeite. Das ist ganz richtig. Ich respektiere diesen Grundsatz. Ich respektiere Grundsätze stets, umso mehr, als ich diesen teile. Aber wenn ich nicht arbeite, trinke ich gern ein Glas. Ganz wie ich. Die Uhr schlug 12:30. Falk sprang auf. Entschuldigen Sie mich, ich muss einen Augenblick in Geschäften fort. Ich bin aber gleich wieder zurück. Bitte, bitte sehr, Geschäfte gehen vor. Falk kleidete sich an und ging. Lundell war allein im Kontor. Er steckte sich eine Zigarre an und stellte sich vors Porträt. Wer sein Gesicht jetzt beobachtet hätte, würde seine Gedanken nicht haben sehen können. Denn er hatte bereits so viel von der Kunst des Lebens gelernt, dass er nicht einmal der Einsamkeit seine Ansichten anvertraute. Ja, er fürchtete sogar, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ende von Abschnitt 23.